NDR Kultur. Hörspiel. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist an Kinder adressiert. Es reglementiert die Beziehungen zu ihren Eltern und fordert uneingeschränkte Liebe in Form von Anerkennung, Folgsamkeit und Gehorsam ein. Es gibt Auskunft über den empfohlenen Umgang innerhalb verwandtschaftlicher Beziehungen, schließt Pflichten von Lernenden gegenüber Lehrenden, von Untergebenen gegenüber ihren Vorgesetzten, Landsleuten gegenüber ihrem Vaterland mit ein. Außerdem legt es den Umgang mit Autoritäten fest, und die Familie kann in diesem Zusammenhang als die Urzelle von Gemeinschaft verstanden werden. Das neue Radiostück des seit 20 Jahren in unterschiedlichen künstlerischen Kontexten arbeitenden Duos Hofmann und Lindholm widmet sich einem höchst wirksamen Tabu. Der oft nicht ausgesprochene, aber latente Hass, der sich gegen Eltern richtet und mit unterschwelligen Vergeltungsbedürfnissen einhergeht. Einerseits empfinden wir Dankbarkeit, falls es den Eltern noch gut geht. Andererseits verdrängen viele Kinder Zorn und unterdrückte Rachegefühle für ihre biologischen Erzeuger. Dazu haben Hofmann und Lindholm mit Kindern und Eltern gesprochen, denen Anonymität zugesichert wurde. Das Hörspiel ist deutlich mehr als eine Anklage oder offen ausgesprochene Rachefantasien. Es ist ein Trauergesang über Kränkungen, über aufgezwungene Loyalität, über erzwungene Liebe und damit auch über das unauflösbare Band zwischen Kindern und ihren Eltern. Dabei gibt das Stück auch eine Frage an seine Hörerinnen und Hörer weiter. Wenn Sie da draußen an den Radiogeräten, wenn Sie die 13. Fee wären, was würden Sie Ihren Eltern zum Geburtstag schenken? Oder welcher Situation würden Sie Ihre Eltern aussetzen, wenn das Märchen Hänsel und Gretel hieße? Ich habe meinen Eltern viel zu verdanken. Sie haben mir Regeln beigebracht, Maßstäbe. Was ist richtig? Was ist falsch? Eigentlich war alles gut. Ich danke euch. Ja. Danke, Mama. Danke, Papa. Danke, Mama. Danke, Papa. Ich danke euch. Danke, Mama. Danke, Papa. Danke. Danke. Danke. Die 13. Fee oder Was Mancherie meiner Mutter wirklich bedeutet. Eine Radiosendung von Hofmann und Lindholm. Mit Kindern und Eltern, denen Anonymität zugesichert wurde. Ich liebe meine Eltern sehr und bei jeder Gelegenheit gehe ich zum Grab und mache was Hübsches draus. Ja? Ich liebe meine Eltern. Ja, ich habe meine Eltern auch immer geliebt. Ich bin da sehr in Frieden mit eigentlich. Ich würde nichts nachtragen oder nicht keinen Groll hegen, in keinster Weise. Ich sehe das schon als Naturgesetz an, dass sich Eltern und Kinder gegenseitig lieben. Bedingungslos. Also Mancherie habe ich insbesondere zum Muttertag meiner Mutter geschenkt. Muttertag, das war so eine Sache, ja. Elternliebe ist für mich, richtige Elternliebe ist da eigentlich nicht, weil ich ja auch Liebe ist etwas, was schön, wenn das in vorgegebenen familiären, biologischen Pfaden passiert, aber das Mancherie ist so eine Art Tonnengewölbe mit so einer Längsriffelung. Das lässt sich vergleichen mit allem, was